unüberschaubar. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Gerhard Müller und hier kommt nun mein neuestes Lied, Amore, Amore am Lago Maggiore. Endlich wieder eine Folge Schaumbad. Endlich Wochenende. Das verflixte siebte Bad. Ist Prost. Unsere Folge heute. Prost. Ja, heute haben wir was zu feiern. Ja. Zehn Jahre Schaumbad. Zehn Monate. Die siebte Folge. Ja, wirklich schon. Ich glaube tatsächlich, ja. Wir haben, glaube ich, im Dezember angefangen. Nee, November wahrscheinlich. November ungefähr, ja. Ja, und wir feiern richtig mit, wir machen zeitgleich noch eine Craft-Bier-Verkostung. Oh ja. Obwohl, ich weiß gar nicht, hast du noch mehr da? Oder nee, ist ich habe schon alle weggesaugt. Achso. Also trinken wir noch Grand Prestige. Le Grand Prestige. Hertog Jan, ein belgisches Starkbier mit 10%. Hat mir mein Chef zum Geburtstag geschenkt. Das ist doch nett. Hä? Schmeckt aber... Naja. Wie ein belgisches Starkbier halt. Ja. Hat aber mal einen Preis gewonnen, und zwar den World Beer Cup 2014. Steht, glaube ich, auf jedem Bier drauf, oder? Ja, wahrscheinlich so wie diese, wie heißen die nochmal, DLG prämiert, die kann man ja einfach kaufen. Ja, ja, ja, aber ich meine, bei den Craft Beer, irgendein Siegel ist da immer drauf. Ja. Haben das beste Bier hinter Zillertals gewonnen oder so ein Scheiß. Ja. Da ist immer irgendein Siegel drauf. Naja, aber man kann es trinken. Zum Feiern. Genau. Ja, die verflixte siebte, das verflixte siebte Bad. Heute im relativ warmen Badewasser, weil es ja gerade wieder irgendwie Winter geworden ist. Ja, ich habe gestern geheizt. Ja. Wir haben den 11. August und ich habe gestern geheizt. Das ist schon mal traurig. Und ich glaube auch die letzte Folge vor dem Dritten Weltkrieg. Meinst du? Ich glaube schon. Ja? Ja. Korea, oder was? Nordkorea. Ja, Trump und Kim Jong. Ach. Kim Jong. Glaubst du echt? Kim Jong. Ja. Kim Jong-un. Nee, also wahrscheinlich passiert kein Weltkrieg, aber es ist endlich nochmal möglich, weil es einfach dieses Feeling, ja. Feeling aus den 80ern, 70ern, 80ern nochmal so ein... Habe ich nie erfahren, ja. Ich war einfach zu jung, als noch jetzt, Atomkrieg Gefahr war. Jetzt können wir endlich wieder No Future auf unsere alten Punkjacken schreiben und nicht so Climate Change will kill us slowly oder so. Ja, das recht, es fühlt sich ganz geil an. Kein Wunder, dass alle sagen, früher war alles besser. Früher war alles besser, weil Atomkrieg Gefahr war. Jetzt spüren wir die Gefahr. Jetzt spüre ich es auch, ja. Endlich fühle ich mich mal lebendig. Ja. Ja. Jeder Tag wache ich auf und denke, Gott sei Dank leben wir noch. Ah. Oh, das war schon Starköl. Ja, ist so. Ist kein Sabbelwasser. Es ragt weit in den Hals hinein. Ja. Man kriegt ja irgendwann so. Ach. Aber ein Gläschen geht. Ja, ich freue mich aufs nächste Bier. Das wird nämlich ein normales sein. Das ist schön. Ja, gibt ja gutes Craftbier und schlechtes, so wie. Andere Biere auch. Das hat 10 Euro gekostet, habe ich gesehen. 10 Euro für ein halber Liter Bier, das ist schon sehr teuer. Schon Luxus, ja. Aber dafür kriegst du auch einen schönen Korken. Ja, also die Flasche hat einen schönen Korken, ist aus Stein. Ja, tatsächlich. Also fühlt sich an, als wäre sie noch voll, obwohl sie ganz leer ist. Genau. Und wenn wir jetzt mal endlich mehr Hörer haben, dann wird wahrscheinlich einer der Hörer oder Hörerinnen diese Flasche mal irgendwann als Blumenvase zum Geburtstag geschenkt bekommen. Hey, nicht schlecht. Ja. Oder gewinnen. Oder gewinnen. Vielleicht sollten wir heute mal eine Verlosung machen. Yeah. Schreibt einen Kommentar. Schreibt einen Kommentar in was? Und gewinnt diesen Steinkrug als Blumenvase. Er ist gar nicht schlecht. Cool. Finde ich schön, dass du den spendest für unser erstes. So wird man viral. So wird man erfolgreich. Ne, wenn wir nicht erfolgreich wären, weil wir gehen langsam auf die 30 Likes zu. Also wir sind auch der einzige Podcast ohne Sommerpause. Siehst du mal? Ja, ich höre ja viele Podcasts und alle sind gerade in der Sommerpause. Das ist echt beschissen. Aber wir nicht. Das ist aber auch bei uns leichter, weil wir haben eine Frequenz, die ungefähr so ist wie eine Sommerpause. Ja, wir machen einfach zwischen jeder Folge eine Sommerpause. Ja, aber dafür haben wir keine Sommerpause. Das ist doch schon mal viel mehr. Ja, wir haben jetzt ja, zwei Sommerfolgen schon gemacht. Wann haben wir denn das letzte Mal geredet? Das ist auch schon. Da war es auch heiß. Ja, stimmt, da war es warm. Das war nach deinem Portugal-Urlaub. Die Folge hieß ja auch. Jean-Paul's Portugal Urlaub. Ja, obwohl ich nur 4 Tage da war. Ja, ja, jetzt stehe ich vor dem echten Urlaub. Aber ja. Ich auch. Ist auch schön. Ich bin nämlich in deiner Wohnung. Stimmt, ja. Ich habe Peter einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Fehler. Aquarium bügeln, Hund. Hund. Hund ausführen. Kaktus entlausen. Ich geb dir noch Klopapier für den Hund, der hat so ein extra Klopapier, der hat 4 Lagen. Das ist dieser große Haarige. Ja. Oh nee, nicht der. Weil die Frau, die du da gesehen hast im Wald, die dem Hund, da war meine Hundeshitterin. Ach so. Ja, genau. Okay, ich dachte, es wäre die Ingrid. Ah, okay. Ingrid, Hundeshitterin. Ingrid Jessica Müller. Müller, Hundesitting Stuttgart West. Ingrid Jessica, die hat auch abgefahrene Eltern. Ja. Und Jessica war damals noch richtig, weil Ingrid ist ja schon gute 55. Ja, nee, da haben wir viel erlebt in der Zwischenzeit, glaube ich. Ja. Also ich war, hab so normales Zeug irgendwie, so wenn man über 30 so geschuftet passiert. Ich habe geschuftet und war auf, glaube ich, 2 Hochzeiten, einem Junggesellenabschied und noch beim 15 Jahre Abi-Treffen. Ja, wow. Wow, nicht schlecht. Siehst du mal, 15 Jahre? 15 Jahre Abi, ja. Nicht schlecht. Mhm. Ja. Was habe ich erlebt? Ich war im Sommercamp. Auch cool, so American Pie mäßig. So. Nee, ja, also meine Mama meldet mich da jedes Jahr an. Cool. Und so. Ich muss da halt hin, dass ich im Sommerferien nicht nur Quatsch mache, sondern auch mal aufgeräumt. Ja, cool. Habt ihr irgendwas gebaut? Einen Staudamm am Bach oder so? Nee, wir haben immer heimlich Feuer gemacht, heimlich Bier getrunken im Wald. Cool, cool. Also ein Lagerfeuer und dann Bier getrunken. Mhm. Cool. Und weggeschlichen. Danach haben wir uns immer alle geduscht, dass keiner riecht, dass den Rauch riecht. Ja, Betreuer waren ein bisschen streng. Busfahrer waren Arsch. Komisch. Ja, der wollte mal cool sein und Witze machen, aber es war ein ziemlicher Arsch. Ja. War ganz lustig, doch, da gehe ich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hin. Ins Sommercamp? Ja. Du wirst ja eh von deiner Mutter mal angemeldet. Ja, ich war da jetzt schon 7 oder 8 Mal. Stuttgart West freut sich auch immer, wenn du im Sommercamp bist. Ja, dann. Ja, wir sind hier ja auch die ganzen Straßenfeste, hast du vielleicht schon mal mitbekommen. Ach, dann sind die ja. Ja. Die werden, glaube ich, extra da so gelegt. Also noch mehr. Also wir waren ja, auf ein paar war ich sogar. Ich war auf der Westallee, die Feuerseefest. Sonst gibt es, glaube ich, ganz am besten. Doch, es gibt noch hier bei diesem, bei Lidl, da gibt es noch irgendwie. Das ist eher so ein Familien-Ding. Große Lidl-Hüpfburgfest. Also bei diesem Platz da, bei diesem Bürgeramt. Das ist aber eher für Familien. Das heißt Westfest für Kinder und Familien oder so, keine Ahnung. Aber das ist nachmittags und da gibt es dann Hüpfburgen und so. Cool. Ich habe mal tatsächlich als Schüler den Ferienjob, was heißt Ferienjob? Nee, an einem Tag den Job gemacht und war Beaufsichtigungsperson bei der Hüpfburg. Geil. Das war der coolste Job, den ich je gemacht habe. Ja. Ja? Konnte irgendwie auch mal da drauf rumhüpfen. Und wenn dann zu wild gehüpft wurde, musste ich einfach nur schreien, ey! Und dann war es eigentlich. Ach, du durftest mithüpfen? Ja, ja, ich. Wie alt warst du da? So 16, 17. Ja. Und ein paar Kinder anschnauzen. Genau. Also wie ein Bademeister. Eigentlich. Wie ein Bademeister, nur auf einer Hüpfburg. Also eigentlich... Ein Hüpfmeister. Ein Hüpfmeister. Hüpfmeister Hopp hieß ich auch. Also hatte vorne Hüpfmeister auf dem T-Shirt stehen und hinten stand Hopp. Hüpfmeister Hopp. Geil. Ja. Gut. Nicht schlecht. Mhm. Okay, danke fürs Einschalten. Jo. Das war's. Eigentlich. War eine schöne Woche. Nächste Folge dann 2018, nach dem Krieg. Oder während des Krieges. Oh ja, so Kriegsberichterstattung. Kriegsberichterstattung. Bisschen Humor für die. Ja, aber es macht ja tatsächlich auch keinen Spaß mehr, irgendwie diese ganzen alten Typen zu kommentieren. So, angefangen bei Trump. Der macht so viel, dass du gar keine Lust mehr hast, sich drüber lustig zu machen. Weißt ja, nö. So, ein Patzer ist ja mal cool, dann lacht jeder. Aber wenn halt der Patzer täglich kommt, dann hast du halt irgendwann ja auch keine Lust mehr. Ja, ist wie so ein alter Witz einfach. Ja. Also, stimmt, wie ein Mediamarkt-Werbespot, der beim ersten Mal gucken lustig ist. Und dann läuft der 3 Monate und denkst du, ah, nicht schon wieder Oliver Pocher. Ja, oder jetzt so Donald Trump ist wie Oliver Pocher. Donald Trump ist, da obwohl Oliver Pocher ja tatsächlich in der Versenkung verschwunden ist, oder? Was macht eigentlich Oliver Pocher? Vielleicht ist er ein Rettungssanitäter geworden. Nee, das war doch ein anderer. Ja, gibt doch tatsächlich. Aber vielleicht Nils Bökelberg? Nee. Der hat auch einen Podcast. Ah, okay. Das war, wie heißt der? Der Schlegel, Tobi Schlegel. Tobi Schlegel, stimmt. Der ist Krankenwagenfahrer. Das ist verrückt, weil der hat ja auch bei Extra 3 mal moderiert und so, ne? Also, der hat ja der Extra 3 mal. ProSieben-Show hatte der damals. Das ist ja verrückt. Der war ein Superstar. Ich glaube, Viva, dann ProSieben und was er dann gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Ja, aber so gut verdient man in der Medienbranche ja auch nicht. Ich meine, wie viel kriegen wir im Monat raus? 3,5 oder so von Sponsorengeldern? 3,50 Euro. 3,50 Euro fahren, genau. Und die müssen wir noch. Bitburger Pfand. Bitburger Pfand. Oh Gott. Ja, cool. Aber dafür wird bei uns fleißig geklaut, weil Peter ist ja mal wieder unterwegs und schaut, wer hört unseren Podcast. Und mittlerweile kann man auch sagen, ein kleiner, unbekannter Grünen-Politiker, über den wir letzte Folge schon geredet haben. Ausgiebig sogar. Ausgiebig drüber geredet haben. Ihr erinnert euch vielleicht, du erinnerst dich vielleicht an den, an den Witz mit Cem Korder, hat unseren Witz jetzt auf seinen Plakaten noch. Kann eigentlich kein Zufall sein. Ja, der hat uns auch gehört. Ja. Die sind überall, diese Politiker. Weil Cem Özdemir jetzt tatsächlich Cem Session für seine Treffen als. Hier im Hedger. Bürgerhaus gibt es eine Cem Session. Cem Session. Und vielleicht gehen wir auch einfach mal vorbei und. Oh Gott, ich mache zu viel Krach mit dem Verschluss von ihm. Vielleicht gehen wir auch einfach mal vorbei und beschimpfen ihn. Konfrontieren ihn mal. Ja. Und wir spielen ihm das vor und halten ihm dann so ein ZDF-Mikrofon hin. Oder? Vielleicht könnten wir Ingo einladen. Wir waren ja letztes Mal bei Vapiano noch mit Ingo. Ja. Uni. War dann doch ganz nett. Eigentlich. Ja, eigentlich schon. Außer Vapiano halt. Ja, also, aber wo Ingo reinkommt, da strahlt er. Ist scheißegal, ob du im Vapiano bist oder in einer ranzigen Hinterhofkneipe oder im Adlon Hotel. Das wenn Ingo dabei ist, ist scheißegal. Da ist er auch halt meilenweit vor Klaus zum Beispiel, Klaus Kleber. Ja. Wenn der in den Raum reinkommt, denkt ja jeder, der Raum ist schief, der Boden ist schief irgendwie. Wir rufen alle Krankenwagen. Oder, oh Gott, Schwindelanfall, nee, vor dir steht nur Klaus Kleber. Also, ja. Ich glaube, der ist auch nicht so lustig wie Ingo. Was hat er für Witze erzählt hier? Den einen mit dem Pädophilen und dann vergewaltigt der Pädophile. Rape Jones. Der war gut. Ingo Rape Jones, Samperoni. Guter Typ. Ja, Cem, Ingo haben wir abgehakt. Was gibt es noch für coole Promis? Hier ist eine Fliege. Eine Fruchtfliege. Ich hab gar keinen. Du hast ja ein neues Poster, sehe ich gerade im Badezimmer. Donnerwetter. Was denn hier passiert? Ich weiß nicht, das habe ich mir gekauft, das eine, und das andere habe ich zum Geburtstag gekriegt. Das ist ja verrückt. Da wird hier langsam. Es wird langsam zu einem Zimmer. Wow. Ich bin. Also. Tief beeindruckt. Tief beeindruckt. Ja. Ja. Drei Sachen hängen jetzt an deiner Wand. Drei Sachen und wie viel Wand? Drei Wände. Drei Wände, ja. Und eine Wand besteht aus Fenstern. Ja, meine Mama hat es halt aufgehängt. Ja. Hab da jetzt nicht so viel Einfluss drauf. Ich habe den Film ja nie gesehen. Ah, hast du was verpasst. Das ist super, wir können uns jetzt die ganze Zeit über den Film unterhalten, weil ich habe ja nur den Titel gelesen. Und. Das ist super, ja, keiner weiß, worum es geht. Also ich habe den Film ja nie gesehen, den du da als Filmplakat an der Wand hängen hast. Ja, ich mag den sehr gern, weil er cool ist. Gute Rezension, oder? Der ist aber schon älter, oder? Ja, ich glaube so 2001 oder 2004. Wir reden über den Film Ut Nimmem. Das war hinten gelesen, oder? Ja, das ist nämlich. Wer den Film gesehen hat, checkt den Gag. Okay, ist jetzt so. Ut Nimmem. Alles ist da mit dem Rückwärts mit Mörder und Red Rum. Nee, das ist ein alter Stephen King. Gott, mein Filmwissen ist ganz schlecht. Ich habe gestern einen fürchterlich traurigen Film gesehen. Ja? Ja. Sag mal. Okja. Dieses große Schwein? Ja. Ja, war der traurig? Der ist wahnsinnig traurig, ja. Okay. So. Das ist so ein Netflix-Ding. Genau. Ich habe jetzt Netflix, deswegen ist auch wenig passiert bei mir. Also ich habe mich schon nochmal aus dem Haus rausgetraut, aber es ist schon so gefährlich. Aber beim Friseur hast du auch? Beim Barbier war ich. Beim Barbier. Ja. Siehst gut frisiert aus. Du kennst dich ja aus mit Herrenpflege, wie ich hier im Bad sitze. Ja, ich habe. Hier steht ja alles offen. Nee, ich war tatsächlich letzte Woche beim Barbier, ja. Ja, also, du siehst aus wie. Wie weiß nicht. Rasiert gut. Und frisiert. Das ist wunderschön. Nee, ist aber schon 10 Tage her, ich tatsächlich. Ja. Ich mache dann ja so komplett Programm einfach. Also ich gehe zum Barbier und dann schneidet er mir meinen Bart ab. Auch die Ohrenhaare und Nasenhaare macht er sowas auch. Ja. Aber nicht so ein türkischer Barbier, der mit Fäden macht, sondern einfach, der benutzt eine Schere. Feuer. Ist verrückt. Nee, auch kein Feuer. Einfach nur eine Schere. keine Special Effects irgendwie. Auch in der Nase, da hat er da so ein Gerät. Da hat er so einen kleinen Aufsatz für seinen Rasierer. Okay. Das muss ich auch mal machen. Er ist ganz gut, der macht alles. Irgendwie. Also zum Nasenfriseur. Du kannst ja auch zum Barbier gehen, lässt dir Haare schneiden. Er lacht mich doch aus. Nee, der macht ja auch Frisuren. Der macht ja auch Frisuren. Keine Kinder. Außerdem, aber Barbier ist eh sehr angenehm, da wo ich bin, weil den gibt es ja schon seit 15 Jahren irgendwie hier im Stuttgarter Westen. Das ist also nicht so ein Hipster-Barbier. Da wird sehr wenig geredet. Das ist immer gut. Ja. Wenig also, Kommunikation bei Haarschneide-Etablissements. Und wenn, dann redet man auch nur nett irgendwie, aber gut, erstmal, wenn du im Gesicht rasiert wirst, redest du eh nicht. Ja, sonst schneidet er nicht. Ja. Macht der das mit dem Messer danach? Nee, der macht's. Den Bart macht er mit einer Schere und mit so einem Langhaarschneider. Okay. Und dann macht er dir mit dem Messer die Konturen. Okay, okay. Und rasiert dir noch hier alles weg. Dann kriegt man noch so ein paar Düfte drauf, ein feuchtes Tuch, eine Nackenmassage und dann werden die Haare geschnitten. Und dann macht er noch alle Haare, die irgendwo abstehen und nicht abstehen sollten, macht er auch noch weg. Ich bin ja sehr, ich mag es nicht, angefasst zu werden. Ach so, von... Von allen, von Fremden. Damit habe ich auch ein Problem. Ich bin ja auch zum Beispiel kein Umarmer. Ich umarme ja sehr ungerne. So, wenn jemand auf mich zukommt und dann so, hi. Also so Leute, die man eigentlich zweimal gesehen hat und dann schon umarmen, finde ich unangenehm. Aber... Ja, ich mache das ganz gerne. Oder ich umarme, finde ich ganz okay. Also du lässt dich nicht gerne anfassen? Ja, von Fremden. Also so, ach so. Mir die Haare waschen lassen. Also ich komme immer mit perfekt rasiert und mit frisch gewaschenen Haaren gehe ich immer zum Friseur. Und dann? Und dann sage ich, nee, nur schneiden bei mir. Nur schneiden. Halten Sie die Arme so weit weg wie möglich. Ey, die sollen schon ihre Arbeit machen. Die Friseurinnen. Die Schweine. Und Friseure. Aber die sollen mir nicht die Haare waschen, weil das mache ich schön selber. Aber dann musst du ja immer, also ich gehe ja gerne mal in der Mittagspause zum Barbier, dann musst du ja immer eigentlich den Friseurtermin so legen, dass du direkt aus der Dusche zum Friseur gehst. Genau, so mache ich es auch immer. Ach so. Aber ich habe so einen Friseur ohne Termin. Da gehe ich rein und setze mich hin. Und Friseur ohne Termin. Ja. Ist auch gut. Ja, es ist so ein ganz, so ein kleiner Independent-Friseur. Der hat, glaube ich, nur 7 Millionen Filialen in Stuttgart-West. 7 Millionen Filialen? Ja, das ist so eine riesen Scheißkette. Was ist denn für eine Kette? Gibt ja ganz schlimme Ketten und gibt normale. Das ist eine ganz schlimme wahrscheinlich. Ich kenne nur die. Du Valley. Hast noch nie... Hä? Valley heißen die. Da war ich noch nie. Ja, das ist so eine Scheiß... Gibt es bestimmt 7 Millionen Friseursalons in Deutschland. Weil es gibt ja noch diese 1000 J7, aber die fühlen sich eher als Salon. Nee, das war ist so bei, billig Scheiß. Bei so einem... wie hießen die denn? Gelb-blaues Logo, auch ganz schlimm. Weil da machen die Friseure mal so Scherentricks zwischendrin, weil sie sich so mega cool vorkommen, ja. Drehen die Schere mal so cool. Weißt du auch, wir haben Schneiden, weißt du? Aber Schneiden tun sie, also die drehen öfter mal ihre Schere irgendwie in der Hand, als jetzt sowas schneiden. Oh, das ist doch mittlerweile auch verboten, gell? Ja, das habe ich, da kann man nachher drüber reden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Als, das ist ein schöner Cliffhanger. Also Peter, bei Peter hier im Badezimmer tauchen immer wieder hoch illegale Sachen auf. Ja. Und auch diesmal haben wir eine hoch illegale Sache, über die wir nachher noch reden können. Ja, aber jedenfalls nerven die halt voll, diese Typen. Aber das machen die echt oder ist das gerade ein Witz? Nee, das ist kein Witz. Okay. Also deswegen, ich war da auch nur einmal und habe mir dann gedacht, hier gehe ich nie mehr hin, weil die lief die ganze Zeit ganz laut Mucke. Oh Gott. Also so wirklich laut und dann machen sie immer hinter dir so Scherentricks, wo du denkst so, ey, mich musst du nicht beeindrucken. Friseur. Ich bin nur Haare geschnitten. Gar nicht aus so einem bourgeoisen Dünkel raus. Oh, der Herr Friseur kann Scherentricks, sondern Friseur. Einfach so, mach deinen Job, verdammt. Ich genau. Bin nicht hier, machen und zaubert nicht, wenn wir unsere Pizza ausliefern. Ja. Machen wir auch eben. Keine Tricks. Ja. Aber würde ich in Stuttgart-Ost leben, da gibt es einen Friseur, der heißt Friseur 2000. Okay. Und das ist der absolut beste Name für einen Friseur. Ja, kannst du nichts falsch machen. Friseur 2000 ist ja wohl der Hammer, da würde ich immer hingehen. Wann hat der Namen. Bestimmt auch, der hat bestimmt irgendwann in den 90ern auch. Ja, ja, genau. 2000 noch ja, so eine Zukunftsvision. Ja, 2000, das ist ja 2000, 2001 im Weltraum, bald sind wir... kolonisieren wir das All, ich mach meinen Friseurladen. Friseur 2000. Wenn Aliens hier lagen, kommen die erstmal zu mir. Ja, verrückt. Friseur 2000 ist Friseur 2000 super Name. Super, und ja. Ich kenne sogar, ich kannte mal jemanden, der ist da regelmäßig hingegangen, weil das auch einfach den Namen geil fand. Und hat er eine gute Frisur? Der hatte perfekte Haare. Siehst du mal? Friseur 2000. Und der hat gemeint, er war immer sehr zufrieden mit der Leistung. Wie viele Friseure arbeiten da? Das weiß ich nicht. Sieht aber nicht so klein aus. Das ist an dieser U-Bahn Stöckach, wo dann die... Ah, kenne ich sogar, ja. Ich glaub, da geht dann die U9 hoch und die U2 fährt weiter. Würde zum Craft-Bier-Thementag passen, wenn wir noch ein zweites hätten. Weil das ist auch der Craft-Paul. Ach, das ist auch da. Okay. Also ich glaube, das ist irgendwo da in der Ecke. Ja. Ich hoffe, den gibt es noch. Also ich habe den das letzte Mal vom Jahr oder so gesehen und dachte, da muss ich hin. Ja, wenn wir die Special-Folge im Fridays in Heidenheim machen. Oh, stimmt. Dann können wir davor beide zum Friseur 2000 gehen, weil da werden wir ja erstmal vor Publikum aufnehmen. Oh ja. Und dann, gehen wir da zum Friseur 2000. Das habe ich total vergessen, dieses Fridays-Ding. Ja. Oh, oh, oh. Ja, Leute, hört euch die alten Folgen an. Die sind nämlich noch besser. Ich habe ja jetzt noch mal einen Witz. Noch besser als diese. Ich habe ja letztens noch, als du unterwegs warst auf deiner Jugendfreizeit. Ja. Da habe ich ja noch einen Witz auf Facebook gepostet, den, glaube ich, zwei Leute lustig fanden. Ich habe ihn selber nicht mehr verstanden. Ach so, das war wegen diesem Software-Update bei diesen PKWs. Ja, ja. Und dann habe ich ein Bild von dem Zetsche von Daimler genommen. Ja, und hab dann Jean Pütz drunter geschrieben, aber es waren zu viele Witze in einem. Zu viel krass. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich diesen Witz gemacht habe. Habe dann aber auch gemerkt, eigentlich kann keiner verstehen. So funktioniert virales Marketing, glaube ich, nicht. Ich kenne Jean Pütz nicht. Also ich, der von der Hobbithek. Ja, also, sagt mir was, aber ich bin da nicht so deep drin. Der soll einiges weggebumst haben, ähnlich wie Helmut Kohl. Oder also, Thatcher. Thatcher, ja auch. Ja. Aber der hatte ja seinen Feinstaubfilter unter der Nase, Thatcher. Ich kenne ja Thatchers Gattin tatsächlich. Echt? Ja. Vom Tanzball auf dem Kindesberg. Ja, ja, genau. Also wir machen ab und zu mal was. Ja. Golfen. Essen ab und zu mal ein paar Himbeeren im Park. Okay. Die ist sehr attraktiv. Ich wollte gerade fragen, hot? Ja. Also ja, wahrscheinlich schon ein bisschen jünger, oder ist das jünger, so? Aber nicht, also jetzt kein Teenager-Mädchen. Wie alt ist Tetsche? Vielleicht 60? Die wird so 40. Ja, ist schon, also sie war mal... Vielleicht auch 50. Vielleicht ist zwischen 40, Mitte 40 ist sie. Also sie ist classy, oder was? Classy, Französin. Ja. Aha. Ja. Spricht sehr gut Englisch, kein Deutsch, aber... Okay. Ja, das sind die Promis, mit denen ich so abhänge. Ja. Zetsches Frau. Ja, ich... Heute bin ich mit Hitz auch ein bisschen abgegangen. Hitz Leimer habe ich halt getroffen. Hitzi? Hitzelsburger. Hitzelsburger. Habe ich halt getroffen. Gesagt, yo, was geht? Tommy, was geht ab? Hitzelsburger. Den habe ich heute gesehen. Der einzige geoutete schwule Bundesligaspieler. Ja. Wahnsinn. Da habe ich gar nicht dran gedacht, an sowas. Nee, ich habe auch nur dran gedacht, weil... da mir zum ersten Mal, ich habe früher schon Jens Lehmann für einen riesen Idioten gehalten, aber als Hitzelsberger sich ja geoutet hat, hat Lehmann ja als erstes gesagt, oh Gott, ich war ja mal mit dem in der Mannschaft, da war in so einer Talkshow. Wenn ich jetzt so nachträglich dran denke, wenn wir ja sehr oft auch unter der Dusche standen, wird mir schon ein bisschen mulmig. Und da hat man halt einfach gemerkt, okay, Jens Lehmann ist wirklich ein richtiger Idiot. Wahrscheinlich wurde ihm auch tatsächlich mulmig, dass er mal mit dem Schwulen geduscht hat und Angst hatte, dass er sich mit Schwulsein angesteckt haben könnte oder so. Das ist doch ansteckend, oder? Nee, ist heilbar, aber ansteckend ist er nicht wirklich. Ah, okay. Man, wie überträgt sich das dann? Vom Geist her. Ah. Genau. Also auf meinem Blog, esoterische Heilverfahren 3000. Warum nicht 2000? Ja, die sind ja zukunftsausgerichtet. Okay. Da wird ja genau beschrieben, wie du schwul werden kannst. Und wie man es auch wieder los wird. Und wie man es auch wieder los wird. Also du entscheidest, dein Kopf, da läuft irgendwas schief. Und dann sagt dir auf einmal, jetzt bin ich schwul. Und geheilt werden kannst du halt mit viel Bibel und die richtigen Getränke, die du bei Amazon sogar bestellen kannst. Ja. Das sind dann so Globuli, Anti-Schwul-Globuli. Ach so. Die rührst du in den Kaffee, aber nur in den entkoffeinierten Kaffee. Ah, und dann, ich dachte, irgendwas extrem Männliches dann, irgendwas extrem Heterosexuelles wie Bacon oder so hilft da vielleicht? Nee, schon Globuli auch. Okay. Ja. Aber du musst dann jeden Tag einen Baum fällen und zwar mit der bloßen Hand. Mit der schwulen bloßen Hand. Die ja hoffentlich dann wieder heterosexuell wird. Danach. Ja. Genau. Ja, ich glaube, so Welten lebt Jens Lehmann auch. Ich bin ja auch echt großer Fan von so Verschwörungstheoretikern. Es gibt ja auch so Facebook-Seiten, wo diese ganzen Impfgegner und Verschwörungstheoretiker... Das ist ja der Hammer. Da platzt hier irgendwann der Kopf. In den Ja, da Welt. Darf man sich nicht rein. Also als das erstes musst du dich klar von Grammatik und Rechtschreibung verabschieden. Aber dann musst du halt echt, irgendwann muss da passieren in deinem Kopf. So. Ja. Ja. Ja, ich hab, ja, mir fällt jetzt nichts Witziges ein dazu. Nee, lustig. Aber es gibt so abgefahrenen Shit. Leute, die nicht dran glauben, dass Häuser brennen können. Ja. Zum Beispiel. Tun sie auch nicht. Ja. Ich habe letztens gelesen, die NASA hat Gewitter erfunden, um Weltraumkriege zu verdecken. Also jedes Mal, wenn Gewitter ist, ist er hier unten auf der Erde, damit du abgelenkt wirst von dem Weltraumkrieg, der oben drüber ist. Da reichen doch einfach Wolken, oder? Nee, weil da oben wird ja geschossen, deswegen sind die Blitze und Donner. Also Blitze und Donner, weißt du nicht, ob das gerade der Weltraumkrieg ist oder tatsächlich ein Blitz oder Donner. Verstehe. Und wahrscheinlich ist da gar kein Blitz und Donner dabei, weil das ist alles nur von dem Weltraumkrieg. Aber sowas ist auch alles Bullshit, oder? Das, oder denken sich irgendwelche Leute aus, die es witzig finden? Ja, und dann glaubt man. Dann glauben es ein paar. Vielleicht sollten wir noch einen zweiten Podcast machen, weil wir ja eh so oft zu Folgen kommen. Die Leute sind ja schon richtig genervt, wenn wir so eine Folge nach der anderen raushauen. Ja, wenn wir noch einen Verschwörungstheoretiker-Podcast machen. Also, tot ernst halt immer drüber, so Themen reden. Ja, ich kenne sogar einen Podcast, da wird sowas ernsthaft behandelt. Wie heißt der? Hoaxilla oder so? Okay. Da wird sowas ernsthaft behandelt. Also, aber setzen die sich mit der Verschwörungstheorie ernsthaft auseinander oder... Reden die ernsthaft über die Verschwörung, die angeblich stattfindet? Nein, die setzen sich damit ernsthaft auseinander. Genau, ich würde aber einen rechtspopulistischen Verschwörungstheorie. Ach so, okay, ja, das können wir machen. So ja. Zum Beispiel die, Gullideckel, Gule, die unter in der Kanalisation leben und arische Frauen bedrohen oder so. Das ist eine gute Idee, das können wir einfach machen. Aber das muss dann komplett humorfrei sein. Genau, das darf auch nicht, vielleicht existiert der Podcast. Damit könnten wir vielleicht Kohle machen. Ja. Und dann können wir nämlich bei Amazon immer so Abwehrkristalle und einfach Steine, Feelgood-Steine, Steinflaschen, elektromagnetische Feldstörer verkaufen, die einfach nur ein Knopf sind mit einer Batterie oder so. Gute Idee. Ja. Hauptsache Kohle. Hauptsache Kohle. Hauptsache Kohle. Darum geht es uns. Das machen wir gleich, nachdem wir den muslimischen homosexuellen Markt erschlossen haben. Den greifen wir schon mit unserem anderen Podcast ab. Achso, da wollten wir nicht drüber reden. Ja, aber wenn ihr mal interessiert seid dran, Gaybar Akbar. Gaybar. So heißt der Podcast. Ja, stimmt, ja. Hab ich mir ausgedacht. Ja, Peter sich ausgedacht. Ja, Gaybar Akbar. Schwulenbar ist groß. Schwulenbar ist groß, ja. Die können wir auch dann irgendwann ein Franchise aufmachen, dass in jeder Stadt eine muslimische homosexuelle Bar ist. Gibt ja genug Muslime. Und in jeder Stadt. Auch. Heute sind wir sehr... Oh Gott. Wo kommen wir hin? Ja, heute sind wir sehr... das ist, weil wir kein Thema haben, worüber wir reden können, obwohl ich Sascha Lobo noch immer auf meiner Kiste habe, weil es ein neues Produkt gibt. Vielleicht können wir die Kategorie nochmal einführen. Und mir ist noch eine Sache eingefallen neben dem Weltkrieg, aber das war Herrenpflege. Jetzt haben wir sehr viel über ein Barbier geredet. Ich wollte noch sagen, als Nachtrag zu letzter Folge, da haben wir über Erkan und Stefan geredet. Ja. Stefan ist jetzt SPD-Politiker in irgendeinem Kreis, also Abgeordneter in irgendeinem Gemeinderat. Und oder wo Kreis, sitzt er? In Ingolstadt, Kreis oder München oder irgendwo um München rum. Heißt der überhaupt Stefan? Nein, der heißt, ich weiß es nicht mehr. Ja. Der Erkan hat irgendwie so einen amerikanischen Namen, John irgendwas. Und der hat ein Architekturbüro, oder? Das weiß ich nicht mehr. Nee. Ich habe es nur überflogen. Okay. Stefan heißt, keine Ahnung, wie der richtig heißt. Normal. Aber der ist auf jeden Fall Politiker. Ja, siehst du mal. Ganz witzig eigentlich. Ja. Ich kann mir auch gar keinen Erkan und Stefan Witz mehr erzählen, außer den Adatsch. Den fand ich immer ganz cool. Adatsch. ADAC, da haben sie eine Autopanne und dann sagt er halt die ganze Zeit, müssen wir Adatsch anrufen. Ja, ich kenne das nämlich von Wochenschau, da hieß es auch Adatsch. Das war so eine Rolle von Anke Engelke, die hat so eine russische Prostituierte gespielt und die hat auch den Adatsch-Gag schon gemacht. Erkan und Stefan bei der Wochenschau geklaut? Wahrscheinlich, ja, Wochenschau ist älter. Ist die älter? Wochenschau ist älter, ja. Ja? Wochenschau war ich Kind, also wirklich Kind. 8, 9, 10. Echt? Erkan und Stefan war ich so 13. Also da war ich junger, Frühteenager. Die Wochenshow, dann haben sie es bei der Wochenshow geklaut. Ja. Ja. Großartige Sendung. Also für die damalige Zeit. Für 10-Jährige war es fantastisch. Ja, ich war da so ein bisschen 25. Älter. 25. Und wenn ich dann vom Depeche Mode Konzert zurückkam. Habe ich mir halt immer noch Wochenschau. Habe ich mir einen VHS-Videorekorder programmiert gehabt hier. Ja, ich durfte damals nie so lange wach bleiben. Du durftest wahrscheinlich schon so lange wach bleiben. Ja, ich war länger wach, weil ich kam ja gerade vom Depeche Mode zurück. Vom Call of LSD noch. Was hat man damals genommen für Drogen? LSD alles, ist ja eher. Alles Chemische, was dazu gab. So. LSD ist ja ein bisschen älter. Weil das ist ja der Anfang 90er. Ich glaube, da war einfach so. Da kam Ecstasy gerade Ende 80er, Anfang 90er. Da kam gerade so. Ich glaube, in Amerika wurde da Koks gerade ganz groß. Ja, aber Koks, eher so Sachen, die sich so richtig kaputt machen, irgendwie. So vom Schwarzmarkt. So. Wo du nicht wusstest, was du schluckst. War jedes Mal anders. Aber ja. Dann auf die Depeche Mode Konzert ein bisschen schwufen. Bisschen abgehen, bisschen den Kopf wackeln und danach noch auf VHS sich schön Ingo Golf Lück rein. Ja, hallo erstmal! Danke, Anke! Danke, Anke! Und, zurück zu Lück! Danke, Anke! Und Herbert Frankowski, hallo erstmal! Und Bastian Pastewka als Prisco Schneider, da wo man noch herzhaft über Homosexuelle gelacht hat. Obwohl hallo, Bastian Pastewka. Hallo, liebe Liebe! Obwohl Bastian Pastewka damals auch, er hatte doch noch diesen anderen da, diesen Typen mit dem Jogginganzug. Ja, ich bin der Herr. Er hat immer so komisch geredet. Ja. Ottmar Zittlau, so hieß er. Zittlau, ja. Sebastian Pastewkas Paraderolle, wirklich. Ja, der war sehr gut. Ottmar Zittlau. Und Prisco Schneider fand man auch unglaublich witzig. Den fand man halt damals lustig, aber Sex Ottmar TV Zittlau, hieß es. Sex TV mit Prisco Schneider, ja. Hallo, liebe Liebenden. Ja, das fand ziemlich witzig. Und Wochenschau war ja eigentlich auch nur ein Abklatsch von RTL Samstagnacht. Das habe ich nie gesehen. Da war ich dann in dem Alter wahrscheinlich. Wie du bei Wochenschau. Ja, ich hatte aber da waren, Privatfernsehen. Da waren ja noch hervorragendere Leute, also Olli Dittrich, Wiegert Boning. Ja. Dann Leute, die mittlerweile verschwunden sind, irgendwie so ein bisschen in ZDF-Vorabendserien spielen, Stefan Jürgens oder. Ich glaube, die Typen, die Bernd das Brot machen, die sind auch da. Ja. Und Marco Riemer, der ist mittlerweile Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß. Oh. Das ist meine Karriere. Lockvogel, also. Da wäre ich lieber Krankenwagenfahrer. Ja, da muss man sich irgendwann, ist Tobi Schlegel einfach nur schlau und sagt einfach, okay, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt mache ich wieder meinen gelernten Beruf und verabschiede mich, bevor ich Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß bin und auch noch vom lustigen Guido Kanz da anmoderiert werde. Ach Gott, Guido Kanz. Ja. Ja. Ich glaube, der medienkritische Podcast geht jetzt mal kurz in die Pause, weil ich. Ich muss scheißen eine Runde. Vulgär. Ja, wir haben heute alles abgehakt. Ja. Jo, nee, dann machen wir noch einen schönen Einspieler irgendwie. Vielleicht irgendwie was. Irgendwas mit Scheißen. Ja, oder. Oh Gott. Oder einfach, weil ich kurz gleich drüber reden will und nochmal über Sascha Lobo reden will. Oh ja, lass uns doch den abfeuern. So wie Sascha Lobo hieß er, glaube ich. So wie Sascha Lobo. Jetzt! Du hast ein rotes Iro. So wie Sascha Lobo. Du hast einen starken Blick. So wie Sascha Lobo. Du hast eine feste Meinung. So wie Sascha Lobo. Du hast einen roten Iro, Sascha Lobo. Du hast einen roten Iro, Sascha Lobo. Du hast einen starren Blick, wie Sascha Lobo. Und eine feste Meinung, wie Sascha Lobo. Ja, so wie Sascha Lobo, der Weltenkenner. Ich wurde übrigens aufgeklärt damals, als ich die Rubrik ins Leben gerufen habe. Sascha Lobo schreibt eigentlich nie über Technik. Das war die einzige Kolumne, die über Technik geschrieben so, okay. Hat. Aber wir behalten das einfach bei. Für uns ist Sascha Lobo der Technikexperte Nummer 1. Absolut, deswegen machen wir das so wie Sascha Lobo. Ich hatte keinen Erfolg mit dieser Mini-NES, wo ich ja damals großspurig angekündigt habe, dass ich mir eine kaufen werde. ich habe tatsächlich keine mehr bekommen und habe dann auch Prinzipien und wollte keine für 200 Euro bei eBay kaufen, obwohl die unverbindliche Preisempfehlung 69,95 Euro ist. Deswegen habe ich jetzt keine. Und jetzt hat Nintendo das Super Mini angekündigt. Super Mini NES. Mini Super NES. Mini SNES. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, könntest du ja dazu schlagen, davon wollen sie eine größere Charge machen. Auch schon wieder ausverkauft. Echt? Ja, ja, gut, das war klar. Jetzt, das macht Nintendo immer so, das war bei der Switch auch so. Ja? Wieso wollen die denn mehr verkaufen als. Das ist, glaube ich, so ein. Kult zu werden, oder? Kult und ja, so künstliche Verknappung für ein Image und ich habe keine Ahnung. Ich warte ja nicht auf einem Mini-NES 15 Jahre wie auf einen Trabi. Das haben wir hinter uns gelassen. Ja, aber das Image ist doch cool, oder? Oder findet vielleicht irgendein schlauer Marketing-Fritze bei Nintendo, findet das Image vielleicht cool. Findet er cool, ja. Also wir könnten auch einfach ein paar mehr, weil im Endeffekt, wer davon profitiert, sind irgendwelche Idioten, die halt 10 Stück einfach bei Saturn kaufen, an dem Tag, wo es rauskommt. Ja, und die ultra-coole Marke Nintendo. Ja, vielleicht haben sie damit ja auch Erfolg, aber jedenfalls habe ich jetzt noch so einen Alarm bei so einem kleineren Internetkaufhaus an, wenn die da nochmal reinkommt. So ein Independent-Laden? Ja, ganz klein, ganz klein. Vom A to Z? Ja, irgendwas, gibt einen Fluss, der so ähnlich heißt. Ah, okay. Ja. Wusstest du, dass dieser Pfeil unter Amazon, der geht vom A bis zum Z? From A to Z, es gibt alles. Also habe ich schon mal, gab mal so ein Post im Internet, mit Logos und was sie bedeuten, genau. Ja, wie Toyota, ja. Das sind alle Buchstaben in dem. Aber Logo. Da habe ich drauf geschaut und habe gedacht, okay, da würde auch jeder andere Buchstabe, wenn ich will, reinpassen in dieses Logo. Naja, ja, das war eigentlich auch schon. Hat deine Schwester eigentlich ihres Mal bekommen? Ja, hat sie. Ich habe sogar damit gespielt, als und? Ich sie besuchte. Und, hast du Spaß gehabt? Ja, hat sich gespielt wie ein Nintendo halt, okay. Damals. Aber den Super Nintendo, den hätte ich tatsächlich auch gerne, haben wir auch schon besprochen, weil ich ja Super Nintendo Kind war. Ja, du hast es damals angekündigt und da habe ich mir auch gedacht, da wird sich Peter aber freuen, wenn er rauskommt. Also habe ich schon vor, mir zuzulegen, nach einem Jahr müsste ja auch wieder geben. Oder jetzt kriegst du bestimmt auch ein Nintendo Mini. Immer du kriegst die nicht mehr, die werden auch nicht mehr hergestellt. Deswegen ja auch künstliche Verknappung, die haben die Produktion haben eingestellt. Ach so, das wusste ich nicht. Also die werden überhaupt nicht mehr hergestellt. Da wurden nur so und so viele von hergestellt und jetzt ist halt Feierabend. Und da macht halt natürlich so eBay-Plattformen total wild. Ich habe schon welche für 400 Euro gesehen. Okay. Ich denk, okay, krass, das wusste ich nicht. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, ey, unsympathisch ohne Ende, weil es gibt halt einfach tatsächlich Leute, die kaufen halt 5, legen die in den Schrank, wissen, die werden nie mehr hergestellt und können sie irgendwann original verpackt halt verkaufen für Preise, die sie auch wirklich wollen. Also ich finde es ja cool. Ein bisschen. Du findest es cool? Wenn man das so macht, ja. Dann ist das Ding irgendwie was Besonderes. Weil du kannst das Zeug ja auch alles mit Emulatoren spielen. Ja. Letzte Cortona ist die komplette Bibliothek von allen Nintendo-Spielen. Ist vielleicht ein Gigabyte groß. Also. Jo. Ich wollte es halt einfach nur verstehen haben. Verstehe ich. Ja. Jetzt bin ich traurig. Ja, aber wie Sascha Lobo schon in seiner Technik-Kolumne geschrieben hat, in Spiegel. Was hat er dazu geschrieben? Hat er darüber auch geschrieben? Er schreibt halt über Technik. Obwohl mir die letzte Zeit immer in sozialen Netzwerken, sowohl auf Twitter als auch Facebook, irgendwelche Kommentare von Sascha Lobo angezeigt werden, das mir auch schon wieder Angst macht. Ja, ich bin natürlich nicht mit Sascha Lobo befreundet. Sascha, falls du das hier hörst, ich finde deine Haare echt cool. Also dieses Business-Punk-Look, man kann es besser machen, also wirklich. Also dieses Rot ist wirklich sympathisch. Super Rot, super Iro und dann dieser Anzug, das Understatement. Ja. Understatement. Understatement, ja. Du, der Understatement. Understatement. Der Understatement, Sascha Lobo. Jo, ich glaube, den Abbinder brauchen wir auch nicht mehr, oder? Wir hatten noch eine andere Idee. Viele Podcasts halten ihre Hörer ja lassen sie am ausgestreckten Arm verhungern, bis dann endlich mal die großen 28 kommen oder so. Aber wir waren die Ersten, die diese Rubrik hatten. Die und allerersten. Wir sind auch so mutig, sie einfach mal mitten in der Folge zu machen. Mittendrin. Mittendrin. Die großen 3. Definiert von Böhmermann. Peter! Wir haben schon Paul! Oh, ich glaube, ich habe schon wieder zu laut reingeschrien, aber kann man ja, das machen. War die Aufregung. War die Aufregung, das war ja. Die Aufregung. Jo, wir machen die großen drei. Und zwar, welches Thema denn? Die Thema ist unsympathische, prominente Personen aus der Zeitgeschichte oder jetzige Promis, mit denen man mal gerne einen Tag verbringen würde. Also sie müssen unsympathisch sein. Okay, fang du mal an mit Platz 3. Ich weiß noch nicht, wer bei mir. Genau. Ich hab mir halt gedacht, okay, wo willst du mal rausfinden, sind die wirklich so oder spielen die so eine Rolle? Deswegen ist mein Platz 3 tatsächlich Mario Barth. Oh, das ist cool. Weil meine Vermutung ist, der ist wirklich so dumm wie sein Bühnenprogramm. Also das ist einfach nur, das ist ein dummer Mensch. Ich glaube, das haben wir auch schon mal aufgerollt, aber ich kann mich von Mario Barth nicht lösen. Aber ich glaube, der ist wirklich so dumm. Ich denke auch, dass der... Der findet geil, was er macht. Und deswegen würde ich gerne mal mit dem Tag verbringen, weil da würde man halt merken, wenn er so ein einen Ausflug mit Mario an den Strand oder so, dann würdest du halt einfach merken, okay, der Typ spielt keine Rolle, sondern der ist einfach so dumm. Und dann ist natürlich die Frage, sind die Leute, die auf seine Shows gehen, noch dümmer, als wenn er die Rolle spielen würde? Oder bleibt halt einfach alles nur dumm? Vielleicht sind sie nicht dumm, sondern einfache Leute. Einfache Leute, ja, Moralapostel, scheiße, die sind alle dumm wie scheiße. So, eben. So. Also, wer Mario Barth lustig findet, ja. der kann echt mal die alten Wochenschau-DVDs gucken und dann nur Ricky vom Pop-Sofa lustig finden. So sieht nämlich aus. Ja, jedenfalls würde ich mal gerne mit dem Tag verbringen und ihm einfach mal ein paar Fragen stellen und dann merken, dass er wirklich so dumm ist. Ich vermute, er ist wirklich so. Also, ich glaube, der. Ich habe den ja auch schon mal in Talkshows irgendwie gesehen. Entweder spielt er seine Rolle so genial, konsequent durch. Nee, der ist wirklich so. Aber ich glaube, er ist so ziemlich. So ein dummer Berliner. Und wahrscheinlich gibt es seine Freundin auch wirklich. Berliner sind ja auch alle scheiße. Ja, alle. Kann man auch so. Wir haben eh keine Berliner Hörer. Wir sind ein Stuttgarter Podcast. Als würde irgendjemand aus Berlin. Ja, da wohnt doch nur Stuttgarter in Berlin. Ja, aber die müssen sich ja von Stuttgart emanzipieren. Deswegen so, schau mal, kommt aus Stuttgart. Also uns wird niemals ein Berliner hören. Berliner, falls ihr uns mal irgendwann hört, schreibt uns auch nicht an. Ihr könnt ja gar nicht, weil ihr müsst jetzt zugeben. Ihr seid ausgeladen. Genau, weil ihr müsst ja so tun, als gäbe es Stuttgart gar nicht. Und deswegen hört ihr natürlich auch, selbst wenn ihr uns jetzt hört, hört ihr diesen Stuttgarter Podcast nicht. Deswegen, also eine richtige Städtefeindschaft nochmal aufbauen. Ja, ja. Karlsruhe hört uns zu. Wir haben nichts gegen euch Gelbfüße. Aber... Wir gegen die Berliner. Ihr werdet in Berlin immer für Stuttgarter gehalten. Denkt mal drüber nach. Ganz okay. Genau. Was würdest du mit dem machen, so einen ganzen Tag? Mit Mario Barth? Ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich so Sachen machen wie Spaziergänge mal irgendwie im Biergarten 2 Bier trinken, weil dann kriegt man, glaube ich, am besten rausgekitzelt. Ist am besten bei schlechtem Wetter. Bei schlechtem Wetter. So 11. August, 13 Grad. Ja, und dann... Ja. Die Jack Wolfskins Jacke übergeworfen, oh ja, partnerschaftlich, ja. Also beide die gleiche Jacke. Ja, ja. Und dann irgendwie so am Bärensee zum Beispiel lang gehen. Die drei Seen hier oben. Einmal rum. Wald, ja. Einmal rum, dann am Bärenschlössle. Ja, Schlössle, Berliner. Ja. Am Bärenschlössle noch irgendwie 2 Bier getrunken oder vielleicht auch einen Kaffee und einen Kuchen. Und dann einfach mal so, sag mal Mario, was machst du eigentlich so neben der Bühne? Dann würde er wahrscheinlich da sitzen so. Witze ausdenken oder so, ich weiß es ja nicht, aber jedenfalls glaube ich einfach, er wäre keine andere Person als auf der Bühne. Ich denke auch nicht. Ja, ja, ich würde auch was Ähnliches machen mit meinem Platz 3, nämlich Wladimir Putin. Wladimir Putin, auch ja. Gut, ja. Also, da würde ich ja sofort reiten und angeln gehen. Genau, auch was mit Seen, ja. Bären, ja. Und Wäldern. Also ich würde dann, weiß nicht, mal gucken, wie er so als Privatmann ist, als Naturbursche, mit dem dann irgendwie einen Tag im Wald verbringen. Bären reiten. Und. Was wäre so dein Ziel rauszubekommen? Ob er taktisch handelt oder ob er. Ob er schlau ist, glaubt. Ja. Aber. Ich habe keine Ahnung, mir ist nichts Besseres eingefallen. Entschuldigung. Außer vielleicht nur Pudding. Weil der total cool ist, der Typ. Und mit Bären rumhängen, ja. Und der okay. Hat bestimmt auch krasse Waffen dann dabei. Und dann kann man ein bisschen rumballern im Wald, cool. Und so. Ja. Sowas will ich machen, das ist mir doch scheißegal. Also findest du ihn auch nicht so unsympathisch. Naja, der ist ja schon unsympathisch. Ja. Also so ein kalter, also so ein Adventure-Tag mit. Ja, aber ein Adventure-Tag, das ist mir dann schon wert. Und ja. Du hast gesagt, du darfst mit irgendjemandem den Tag verbringen. Ja, nee, das Ziel ist ja auch nicht, die Welt zu verbessern. Ich will einfach nur mit einem unsympathischen Typ rumhängen, der richtig cooles Zeug macht. Ich verbessere ja auch nicht die Welt, damit ich einen Tag mit Mario Barth rumhänge. Ja, aber ja. Du hast bessere Motive. Ich will einfach nur geilen Outdoor-Shit in Sibirien machen. Ich habe geilen Outdoor-Shit mit Wladimir. Ja, und der spricht ja auch perfekt Deutsch. Stimmt, der kann sehr gut Deutsch, spricht ja. Perfekt Deutsch, bist kein Russisch lernen für den Trip. Wäre auch komisch, mit Wladimir Putin den ganzen Tag Englisch zu reden, ne? Ja, oder Russisch. Ja, du kannst aber kein Russisch. Ja, nee. Siehst du? Also müsstet ihr zwangsläufig, wenn er jetzt kein Deutsch könnte und du kein Russisch könntest, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht bei Französisch oder Spanisch landen, sondern... Vielleicht Ukrainisch, das kann ich nämlich perfekt. Ja, stimmt, ja. Und ich glaube, Russen können auch ganz gut Ukrainisch oder verstehen sich gegenseitig. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn Schweizer Deutsch redet. Da weiß er auch, das stimmt irgendwann nicht, aber im Prinzip ist es die gleiche Sprache. ja, das fände ich cool, mit dem rumzuhängen. Also, weil er ein geiler Typ ist, aber unsympathisch. Wahrscheinlich würdest du ihn aber trotzdem dann nach Vladi nennen oder so. Fladarinski oder The Flatman. Flatman. Wohl deutscher Spitzname eher so. Flatomat oder so. Der wird auch der Deutsche genannt. Jetzt. Hab ich gehört. Egal. Ja. Guckt euch mal die ZDF-Doku Mensch Putin an. Ist ziemlich gut. Sogar noch einen Tipp bekommen. Ein Kulturtipp. Ja. Also wirklich cool. Die habe ich schon wirklich 5-mal gesehen oder so, weil ich einfach Putin so unglaublich geil finde. Ja. Und gut aussehend. Auf Platz 2 von mir ist bei mir auch ein Politiker tatsächlich. Ja. Welcher denn? Ich gebe dir die Zeichen, dass du näher ans Mikrofon ja, aber ich höre den Scheiß immer auf. Ich höre es immer auf Kopfhörern und dann hört man das. Ah. Platz 2 ist bei mir, und das wäre ein schlimmer Tag für mich, aber ich würde machen, Horst Seehofer. Oh. Und zwar, ich würde mit ihm, mit seiner traurigen Modelleisenbahn, wo er nichts drumherum gebaut hat, dann einen Tag mit ihm im Hobbykeller verbringen wollen. Auch nicht schlecht. Ja. Und mein Ziel wäre da, tatsächlich mal rauszufinden, macht er die Sachen tatsächlich nur, um irgendwie als starker Mann zu gelten? Also immer so, Merkel sagt Flüchtlinge rein, Horst sagt nein, raus. Und Merkel sagt, Autobahnmaut machen wir auf gar keinen Fall. Horst sagt, Domprint, machst du mit der Maut aber mal klar. Dann lacht er ja immer so komisch. Also wäre ein ganz unangenehmer Tag, aber ich würde versuchen, Horst Seehofer betrunken zu machen, um mal rauszufinden, macht er die Sachen nur, weil er der starke Mann in Bayern sein will? Also so wie so ein trotziges Kind. Eigentlich ist Horst Seehofer ja wie Trump. Nur, ja, so ein bisschen. Der bayerische Trump, nicht ganz so abgedreht, aber auch irgendwie so, du guckst den an und denkst, irgendwas stimmt bei dir nicht, so im Kopf auch. Ja, und deswegen würde ich gerne mal einen Tag mit ihm verbringen. Weil ich einfach auch glaube, Horst Seehofer weiß sehr gut, wie er Machtspielchen spielt oder weiß auch, wie er opportunistisch an die Macht kommt, aber er ist auch ziemlich dumm. Mhm. Also ich glaube, er ist auch wirklich so richtig, er hält sich halt selbst auch immer für so lustig, obwohl er eigentlich nie einen Witz macht, aber er lacht nach jedem Satz. Dieses arrogante alte Herrenlachen. Ja, deswegen würde ich, glaube ich, mal einen Tag mit ihm verbringen. Ich glaube so, ich würde eher sagen, da kommt raus, der ist nicht so dumm, der ist wirklich nur Macht. Also er ist jetzt nicht so wie Günther Oettinger. Der war einfach blöd. Er ist EU-Kommissar für. Ja. Aber er ist als Minister, der war einfach ein Trottel so. Ja, aber es ist irgendwie im Nachhinein. So wie Stoiber auch der lustige Trottel. Ja, im Nachhinein war er doch ganz süß, so der Oettinger. Ja. Aber Seehofer ist, glaube ich, schon noch eine Spur über dem, also ein bisschen. Ja, aber ich glaube, einfach böse Energien in sich. Ja, ich glaube einfach, dass so Ego und Machtgeilheit sind sehr hoch ausgeprägt, aber Intellekt und so ein bisschen rationales Handeln ist bei Horst Seehofer relativ gering, aber damit kannst du halt weiterkommen irgendwie. Deswegen würde ich gerne mal so einen Tag, ich würde dann auch extra seine lieblos aufgebaute Modelleisenbahn irgendwie sabotieren, dass sie aus der Kurve fliegt oder so. Einfach mal ein Krisenexperiment mit Horst machen. Glaubst du, er würde dann weinen und seine Mama rufen? Ich glaube, er würde tatsächlich so kurzen Moment so tun, ist ja halb so schlimm. Und dann würde man so sehen, okay, ihm ist jetzt irgendwer kaputt gegangen. Und dann wäre der Moment wert. Also, wie würde sich so ein Treffen, wie würde das aussehen? Klingelst du dann und dann macht Frau Seehofer auf mit ihrem Bauern-Outfit? Im Dönel so. Wahrscheinlich auch, ja. hallo, ist der Horst da? So, ja, der spielt schon unten, geh ruhig rein. So. Genau, so stelle ich mir, nee, ich bin mit dem Horst verabredet. Ja. Ach, der junge Herr, der den Tag mit Horst verbringt. Und dann zeigt sie mir halt die Treppe runter zum Keller und wir werden auch irgendwann so um 12:30 oder so mal zum Essen hochgerufen. Ja. Und dann gibt es halt. Also die bringt auch aber so, auch so. So was richtig Schweres und sie bringt aber auch ab und zu mal ein Käffchen runter. Ja, so ein Tabletten mit so. Mit so auch so ein paar Plätzchen drauf. Also ja, ja, Kekse. Was ist man in Bayern, was isst man da so? Ich weiß gar nicht so. Die Butterbrezel machen die ja gar nicht so, ne? Das ist ja eher schwäbisch auch. Ja, ich glaube schwäbisch, die schmieren nur oben drauf. Die baten da einmal rum. Ja. Was die Bayern machen, weiß ich nicht. Weißwurst, klar. Ja, aber das ist jetzt zu stereotyp. Irgendwas Normaleres. Vielleicht essen die auch einfach so. Wurstbrot, oder? Wahrscheinlich einfach so, ja, so eine Schlachterplatte. Nee, so eine, weißt du, so eine auf dem Holzbrett und so Schinken, ein bisschen Käse und dann so ein bisschen Graubrot einfach. Ja. Und da bringt Frau Seehofer dann mal irgendwann Mutti runter. Mutti Seehofer. Genau. So wenn mit, wir mal Mitte halt 90. Unten, wenn wir die Gleise unten neu verlegen. Jungs, ihr müsst auch noch was essen. Deswegen, ein Tag mit Horst Seehofer. Stimmt, nett. Für mich. Nee, ich glaube, es wäre nett. Also, ja, also mit Horst nicht, aber ich stelle mir die Eltern von ihm sehr nett vor. Ich glaube, sein Umfeld ist wahnsinnig nett, weil die halt auch irgendwann gelernt haben müssen, so mit allem klarzukommen. Also. Ja, ich denke, wenn du da als weißer, heterosexueller Christ reingehst, dann sind die Eltern auf jeden Fall. Ja, also man hätte auf jeden Fall einen Vorteil. Also Dunja Hayali würde ich da zum Beispiel jetzt nicht vorbei. Nee, die kriegt da nichts. Ja. Die kriegt da gar nichts, wurscht. Nee. Obwohl sie einer verdient hätte. Absolut. Ich bin ja großer Fan von ihr. Aber. Deswegen verbringe ich auch keinen Tag mit ihr. Ja. Ist dein Platz 2? Wer war das? Winston Churchill. Ah, der ist ja schon bei uns öfter mal aufgefallen. Ja? Nee, Quatsch. Doch. Weiß ich gar nicht. Mit seiner Karriere bei den Foo Fighters. Stimmt, das hatten wir auch schon mal. Ach, das ist alles lang her. Ja. Ja, nee, weil der gilt ja auch als so ein harter, unsympathischer Typ. Ja. Aber halt hochintelligent und... Ja, aber da glaube ich ja tatsächlich, also da wäre so... Wahrscheinlich wäre er total sympathisch, wenn du einen Tag mit ihm verbringst. Denke ich auch. Wie so ein unglaublich schlauer Opa, der viel zu erzählen hat. Er würde dich wahrscheinlich Storys. Die ersten 3 Stunden herausfordern. Und wenn dir bis dahin der Kragen geplatzt wäre, dann fände er dich cool. Weißt du so? Nein, ja. Er würde dich erstmal intellektuell fordern ohne Ende. Und wenn er dann merken würde, okay, das macht dem Typen nichts aus. Wahrscheinlich würde ich nach einer halben Stunde gehen, weil ich denke, was ist das für ein Arsch und ich kann mit dir eh nicht mithalten. Und ja, nee, du müsstest aber auch da bleiben. Du hast ja den Tag ja ausgelucht. Ja, stimmt. Das ist ein Ehrending. Ja, das ist, glaube ich, sehr interessant. Aber das ist halt auch nicht ganz, ist ein bisschen am Thema vorbeigeschossen. Ich finde ihn einfach interessant. Aber man sagt, er war schwieriger Typ und damit habe ich, glaube ich, die Kriterien dafür. Er ist als Unsympath eigentlich eher bekannt. Also hätte damals nicht noch ein paar mehr Unsympathen gegeben, wäre er wahrscheinlich noch mehr als Unsympath bekannt. Meinst du? Weltgeschichtlich. Ja, du meinst die anderen. Die anderen. Die anderen. Obwohl, eigentlich gab es ja, obwohl. Es gab 4, oder? Stalin, Hitler, Churchill und den Amerikaner. Ja. Keine Ahnung, wer das war. Eisenhower? Ja, das war der General, aber der Präsident war Truman dann am Schluss. Truman am Schluss, ja. Aber der ist ja aber irgendwann am Ende vom Krieg ist also, der eine sagen gestorben. Wir, sagen wir mal im Vergleich, Stalin und Hitler sind halt 2 Hochkaräter. Dagegen kannst du keinen Unsympath werden. Mit denen kann man auch keinen Tag rumhängen. Nee, mit Stalin und Hitler würde ich... Kommen die bei dir auf Platz 1? Nee, gut, weder noch. Nee. Also weder Stalin noch Hitler. Ja, die sind mir als erstes in den Kopf gekommen, aber das ist ja zu einfach. Nee, also, und mit denen willst du auch... Also mit denen willst du wirklich keinen Tag verbringen. So. Nee. Es wäre auch einfach nur unangenehm. Ich glaube auch einfach, weil beide so verbissen waren. Also mal diese ganzen... Die ganzen Kriegsverbrechen und Verbrechen an der Menschlichkeit rausgenommen. Ich glaube, die sind halt einfach auch so bescheuert, dass du keinen Tag mit denen verbringen möchtest. Also ja, beide. Ich glaube eher andersrum, dass ich dann Sorgen hätte, dass ich Hitler sympathisch fände. Ich glaube, den konnte man nicht sympathisch finden. So, dass er so ein netter Onkel war, der dann... Na, also wenn man alles Böse jetzt mal ausklammert, dann denke ich, vielleicht ist es doch ganz... Natürlich, nee, also der, aber er war ja so verbissen. Also wenn du so einen Tag mit einem verbissenen Menschen... Ja. Er hatte ja nichts anderes im Kopf irgendwie. Und selbst wenn er dann so menschliche Sachen gemacht hat, das ist so wie wenn du Videos von Markus Söder siehst, wenn er am See schwimmt und Schwimm-T-Shirt anhat. So war Hitler auch gemacht. Also so null locker. Also da hast du halt nicht die Chance, so wie jetzt irgendwie beim Spaziergang irgendwie aus Mario was rauszukitzeln oder aus dem Horsti. Ja. Da hast du gar nicht die Chance zu, weil die ja, Leute, das ist die Gefahr, deshalb will ich nicht mit Hitler rumhängen wollen. Vielleicht hat er irgendwo was minimal Nettes und das will ich auf gar keinen Fall. Die einzig minimal Nette, was er hatte, war, dass er seinen Hund manchmal gekraut hat oder Eva mal gekraut hat. Also Frauen und Hunde hat er schon noch angefasst. Frauen und Hunde? Man weiß nur nicht wie. Und gleich. Wen, wie. An den, oder ob alles gleich gelaufen ist. Und immer zu dritt. Keine Ahnung. Ob Blondie ein Opfer sexueller Gewalt war. Wahrscheinlich. Hey, wir sind wieder bei Rapist Jones und Nationalsozialismus. Und Tiere. Und Tiere, hey. Das Schaumbad in der Nutshell. Du hast gerade zwei Platz 2, gell? Das war Churchill und bei dir war, wer war Zweiter bei dir nochmal? Seehofer. Ja. Dann bist du jetzt bei Platz 1. Carsten Maschmeyer. Das nochmal. Der Mann von Veronika Ferris, der dieses Zucker-AWD-Ding hat, hatte früher so einen sympathischen Schnurrbart, hat er irgendwann abgemacht. Und der ist ja einfach, der ist so, ich glaube, der ist halt einfach ein Riesen-Arschloch. Weil, also er kauft alles, er bescheißt arme Leute um ihr Geld, was man wahrscheinlich gar nicht so juristisch sagen darf, tut er nicht. Er hat einen seriösen Finanzdienstleister. Aber der, also er macht Kohle damit, dass er irgendwie Kohle an irgendwelche Leute schiebt, wo was total undurchsichtig ist, ist mit Veronika Ferris verheiratet. Also auch da ist irgendwie so, ja, so eine, also er ist eine leere Hülle, die mit einer leeren Hülle von Schauspielerin verheiratet ist, kauft ihr dann aber mit so die Filme. Ich glaube, das ist so ein ganz unangenehmer Typ und deswegen würde ich gerne mal einen Tag mit ihm verbringen, weil ich einfach schauen würde, ist er wirklich so skrupellos oder so ein bisschen skrupellos? Und ich glaube einfach, der wäre so wie Julian Reichelt oder auch Kai Diekmann von der Bild-Zeitung, die sind in ihre Rolle gewachsen und die haben sie jetzt einfach und die machen sie jetzt auch einfach. Und er hinterfragt halt nichts. Und da würde man auch wahrscheinlich an dem Tag einfach merken, der würde halt knallhart weitermachen mit seinen komischen Finanzgeschäften oder seiner Frau irgendwie einen Film wieder kaufen, damit sie da mitspielen kann oder so ein Scheiß halt. Und was würdest du aus ihm rauskitzeln? Ich würde einfach nur gern sehen, ob er noch weiß, dass er skrupellos ist oder ob er einfach komplett die Moral verloren hat und einfach denkt, dass so, weil es einfach macht, so haben so Leute noch ein Gewissen. Mit dem würde ich irgendwas Emotionales machen. Wahrscheinlich auch Okja gucken. Okja, okay, geil. Zusammen ein paar traurige Filme noch so, was weiß ich, irgendwie, ja, so ganz, ganz Into the Wild oder so noch mit ihm. Habt ihr dann auch so Decken mit Ärmeln? Ich würde so Kuscheldecken mit Ärmeln nehmen, ja. So. Eigentlich würde ich alles bei Til Schweiger im Barefoot Living Shop kaufen, weißt du, so Til Schweiger Kuscheldecke, Til Schweiger Kuscheltüchchen. Ja, nicht schlecht. Und dann so ein Til Schweiger, Strandhaus auf Sylt natürlich. Mhm. Schlechtes Wetter. Scheiß Wetter. Großer Fernseher. Ja. Große Fensterfront, man sieht den Regen über die Dünen so an die Fensterfront peitschen, die See, aber ein großer Fernseher und Carsten Maschmeyer und ich sitzen in Kuscheldecken von Til Schweiger gemeinsam auf dem Sofa und gucken halt einfach gemütlich. Wahnsinnig traurige Filme. Oder so, ja, so Filme, die dich rühren. So. Zwischen den Filmen redet ihr dann über Sachen. Da mache ich halt mal einen leckeren Tee, so einen Til Schweiger-Tee. Wahrscheinlich. Weil wer den Film kann ja nicht drüber reden, genau. Kannst du nicht dann. Nee, aber man kann ja auch mal Pause machen und so. Ja. So rührt dich das. Aber wahrscheinlich hing ja die ganze Zeit beim Handy da und würde irgendwas tippen und so. Und dann würde man halt sehen, okay, der Typ sein Herz ist so groß wie eine Rosine. Irgendwie so. Ja. Der ist eiskalt, der passt nicht beim Finale von Schweinchen Babe. Da hätte ich auch tatsächlich ein Ziel, ich würde ihn wieder überreden, dass er wieder sein Schnurrbart wachsen lässt. Also das wäre mein großes Ziel. Ja. Gut. Krass. Oder Platz 1, leider kann ich ihn, also jetzt von deinen Erzählungen, ja, aber ich kann nicht viel zu dem sagen, ich weiß nicht mehr, wie der genau aussieht. Macht ja nichts. Mein Platz 1 ist Franz Beckenbauer. Auch gut, ja. Habe ich schon mal im Podcast von meinem Traum erzählt mit Franz Beckenbauer? Nee, ich glaube nicht. Tatsächlich. Auch nicht. Ich hatte ja mal. Moment mal, das ist jetzt deine Gelegenheit, ich will die Messlatte wieder hochlegen. Nachdem dein Inception. Wo du gesagt hast, du warst in der zweiten Traumebene. So ein Abkacker, war? Ja. Jetzt kannst du, jetzt kannst du von deinem Traum nicht. Ich konnte das mir nicht nochmal anhören. Nee, ich habe mal den Traum, habe ich schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es dir privat oder on air erzählt habe. Ich war früher ein großer Bayern-Feind, also Ablehner. Also FC Bayern, also nicht das Bundesland, sondern FC Bayern. Und dann hat Mario Gomez zum FC Bayern gewechselt. Mhm. Da war ich stinksauer auf Mario Gomez. Ja, zu Recht. Und Franz Beckenbauer mochte ich immer ganz gern, so, weil der so vor dem ganzen Katar-Scheiß und so. Fand ich immer cool. Ich habe auch keinen Sklaven noch weiter gesehen. Ich habe keinen einzigen Sklaven gesehen. Den fand ich immer cool, weil er halt so eine große Fußballpersönlichkeit ist. Und dann hatte ich diesen Traum, dass ich also ich sitze am Spielfeld, FC Bayern spielt, glaube ich, oder was weiß ich, und ich sitze da mit Franz Beckenbauer und Mario Gomez. Mit beiden? Ja, wir sitzen da und gucken uns das Spiel an. Oder hat Mario Gomez mitgespielt? Ich weiß es nicht mehr, egal. Und ich habe die ganze Zeit gegen FC Bayern abgehatet während dem Spiel. Und Franz Beckenbauer ist voll sauer geworden. Ich, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß, beruhig dich mal. Völlig irrational, wie du dich benimmst. Und Mario Gomez hat dann gesagt so, hey, lass den, ich verstehe den schon. Der hat schon recht. So, also Mario Gomez hat mir recht gegeben in dem Traum. Und das war total schön. Und ich bin dann aufgewacht und fand Mario Gomez wieder sympathisch. Den Gourmet. Zurück sympathisch so. Obwohl er da noch bei Bayern war und so weiter. Oder vielleicht war er dann auch schon weg. Und Franz Beckenbauer nicht mehr. Innerhalb einer Nacht. Bevor diese ganzen Skandale kamen. Ja, das war vorher noch. Gerochen mit Franz Beckenbauer. Trick. Ich habe schon gerochen, ja. Das ist ja auch übrigens hervorragendes Fernsehen von Olli Dietrich. Schorsch Aigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Habe ich immer noch nicht gesehen. Da habe ich nur den Trailer gesehen. Das Fernsehtipp von mir Nummer 1. Okay. Nee, also guckt gleich Mensch, Putin und Olli Dietrich. Olli Dietrich ist Schorsch Aigner, der Mann, der Franz Beckenbauer. Da tut er so, als wäre er Google. Ja, ja. Da wird auch dann die ich habe keine Sklaven gesehen Sache aufgeklärt, weil er den Satz einfach falsch verstanden hat. Also sein Double. Ja, ja, Franz Beckenbauer. Ja, das habe ich, glaube ich, im Trailer gesehen. Das ist sehr gut. Ja, und was würdest du mit Franz so machen? Es war eine lange Einladung für meine Asympathie. Weiß ich nicht, ich würde einfach mal mit ihm. Was macht man denn mit so Bayern? So wie du wahrscheinlich, mit deinem Bayern, mit Seehofer. Ich würde vielleicht ein bisschen Eisenbahn fahren. Ab und zu mal eine Stulle essen. Franz Beckenbauer hat auch eine Eisenbahn. Ja, jeder Bayer. Ja, wahrscheinlich schon. Die haben alle ihren Keller und dann die Mutti, so die ist. Wie alt ist die Mutter von Franz Beckenbauer? 104? Die ist 100, 105. So 105. Ja. Die, wie heißt sie? Marianne? Gerda. Seine Frau Marianne? Gerda Maria. Marianne ist geil. Marianne würde passen. Marianne und Michael. Marianne und Franz. Ich glaube, Marianne heißt seine Frau. Ich glaube, seine Mutter heißt Franziska. Ja, kann gut sein. Stimmt. Und ja, dann würden wir ein bisschen Bahn fahren und ich würde... Ich weiß gar nicht. Ach, er ist einfach nur ein unsympathischer Wichser und ich würde mal auch rausfinden, ob er das alles ernst meint, bla bla bla. Das hatten wir jetzt bei den letzten fünf auch schon. Ja, ich glaube, er würde auch sagen, Gott, ich habe die WM halt gekauft, ist doch okay. Die Leute hatten noch Spaß. Wir sind wieder wer seitdem, wir Deutschen. Ja, super. Das habe ich auch schon mal hier ausgelegt, gell? Das meine Theorie ist, dass die WM 2006 schuld am momentanen Rechtspopulismus ist. Nee, hast du hier noch nicht erzählt. Alles auch, das ist so ein Moment, da können wir mal eine Sondersendung machen. Ja, war eine schöne Liste eigentlich. Ja? Ja. Ja, wir waren ein paar dabei. Ja, ich hätte noch viele, wenn ich länger drüber nachdenke. Ich würde zum Beispiel mal einen Tag mit Mieze von Mia verbringen wollen. Aber auch einfach nur, um zu gucken, ob sie wirklich so dumm ist. Und das ist halt die Mario Barth-Nummer, nur in weiblich. Mario, die weibliche. Dann würde ich tatsächlich ganz auf Platz 1 wäre bei mir eigentlich Nina Hagen. Ja. Aber mit der will ich keinen Tag verbringen. Das ist einfach. Nee. Das, da vielleicht ich, mit der alten, mit einer Zeitmaschine vielleicht. Mit der 25-jährigen Nina. Als sie noch. Du hast den Farbfilm vergessen. Mein Michael. Und jetzt an Außerirdische geglaubt hat, ja. Ja, und dann gibt es halt so viele Leute, so wie, wer will einen Tag mit Xavier Naidoo verbringen oder so. Ja, es gibt halt schon unglaublich, ja, es geht nicht. Ja. Also die Liste ist unendlich von ja. Personen, mit denen du aber keinen Tag verbringen willst, weil du dir davon auch nichts erhoffst. Da könnte man vielleicht sogar eine Sendung für ZDF Neo draus machen. Ein Tag mit. Ein Tag mit. Ja. Unsympathischen Menschen. Ingo, falls du zuhörst, also wir würden die Kessler-Nummer machen. Würden wir uns irgendwie die Leute verkleiden. Oder hier diese Arte-Nummer durch die Nacht mit. Wir verbringen einen Tag mit den Leuten von unserer Liste. Können wir eine Staffel machen. Also eine Folge macht Peter, eine Folge ich. Und als ja. letzte Folge verbringen wir beide einen Tag mit Klaus Kleber. Ja, also ja. genug Quote machen wir ja dann auf ZDF. Eben. Also die 28, ja nee, wir haben 27 Likes auf Facebook. Die würden wahrscheinlich... Nee, wir haben jetzt 28. Ich hab, wir haben 8. Am Dienstag habe ich eine Knarre an die Schläfe gehalten und gesagt, like. Wir haben 28 Likes bei Facebook. Ich glaube, davon würden bestimmt 5 auch zugucken, wenn der Fernsehen auch. Läuft. Ja. Von daher, cool. Cool. Jo, das hört sich jetzt an für euch wie eine Pause. Und danach kommt nochmal dieser, der große 5-Trailer. 3. Wer macht den 5? Was für ein Schwachsinn. 5 wäre totaler Schwachsinn. Und dann ein Podcast, überleg mal. Nee, also der große 3-Abbinder und dann machen wir nochmal so ein leichtes Rausmoven. So. Genau. Aus der fliegsten 7. Folge. Vielleicht streiten wir noch oder erzählen ein privates Detail aus unserem Privatleben. Oder? Vielleicht. Bleibt dran, ihr werdet es erfahren. Die großen 3. Definiert von Peter. Jean-Paul! Puh. Irgendwie klingt der immer anders, ob wir ihn aufgenommen haben. Ja, ja. Verstehe ich gar nicht. Ja, das ist, wir haben halt 20 Versionen, dass es nicht langweilig wird. Ja. Ja, eine Sache haben wir noch über. Illegale Waffen bei Peter gefunden. Du hast hier ein Butterfly im Bad rumliegen. Ja, das ist, ich habe mein Kinderzimmer ausgeräumt, weil meine Eltern mein Kinderzimmer zum nächsten Kinderzimmer machen wollen. Und da musste ich alles raus. Oh ja. Also alles. Und alles, was ich retten wollte aus meinem Kinderzimmer, war tatsächlich dieses Butterfly und Wario Super Mario Land 3 für den Game Boy. Oh geil. Das waren die zwei Sachen, die ich aus meinem Kinderzimmer gerettet habe. Der Rest war mir scheißegal. Lauter Schrott, den jetzt, kein Mensch mehr braucht. Jetzt hast du mittlerweile eine illegale Waffe ja, hier liegen. Ich habe mich auch kaum getraut, es nach Stuttgart zu schmuggeln. Ja. In einem Koffer. Das ist ja ganz lustig, gell, weil ich hatte auch früher so ein Springmesser und so ein Riesenmesser, weil wir haben tatsächlich, als ich 8, 9, 10, 11 war, 12 war noch vielleicht, Hütten im Wald gebaut. Und da hatten wir als Kinder Riesenmesser, weil wir damit die Stöcke angeschnitten haben. Klar. Und was heute als illegale Waffen gilt, war tatsächlich für mich einfach ein Kinderspielzeug. So. Ich habe mich auch zweimal mit dem Messer geschnitten als Kind. Einmal war meine Großtante nur da, da ist mir auch schwindelig geworden, dann bin ich umgekippt, weil ich mich geschnitten hatte und sie mich nicht schnell genug verbunden hatte, aber ich habe auch überlebt. Also, und du warst so ein fancy Zigarettenanmacher, der hat mich gerade auch abgelenkt währenddessen. Der wird einfach, das ist wie so, Gott. Das ist ein USB-Stick und ein Zigarettenanzug. Ja, du kannst den am Rechner aufladen und damit deine Kette anmachen. Oh Gott. Das ist nicht geil. Das ist die Zukunft. Ah, jetzt fängt er an zu leuchten. Ja, Wahnsinn. Ja, verrückt. Das ist die Zukunft. Ja, jedenfalls hat man früher einfach so ein Messer gehabt. Und jetzt, ich war nämlich schockiert. Obwohl, das ist mir eigentlich auch egal mittlerweile, weil ich mir mit dem Messer in den Wald gehe, um eine Hütte zu bauen. Aber ich bin tatsächlich schockiert, dass jetzt auf einmal Butterfly-Messer auch verboten sind. Warum? Weil die so einen Ruf haben, oder? Ja gut, im Prinzip Ding. Haben sie auch... Und du kriegst sie mit einer Hand auf, das ist vielleicht auch so ein Ding. Ah, okay. Wie so ein Springmesser halt. Ja. In Kalifornien dürfen nur einarmige Springmesser kaufen. Echt? So, weil die ist ja nicht... Also, die sind da verboten, aber einarmige dürfen sie kaufen. Das macht auch Sinn. Also, ja, das ist sinnvoll. Ja. Naja. Ja, ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, Waffen zu verbieten. Allerdings, wie bauen die Kinder in der im Wald jetzt ihre Hütten mit einem Küchenmesser, oder... Ja, die sind meistens fetter und schärfer als so blöde Butterflies. Ja, eben, deswegen. Ich meine, die schneiden sich wahrscheinlich noch. Dieses Butterfly, das ist ja wirklich kein fettes Messer. Die Klinge ist jetzt nicht länger als, nicht viel länger als von einem so einem Schweizer Taschenmesser. Ja. Und da habe ich ja tatsächlich noch eine lustige Anekdote vom Flughafen-Sicherheitscheck. Oh. Und zwar war ich nämlich auch mal zu Hause bei meinen Eltern und mein Vater hat gemeint, guck mal, ich habe dein altes Taschenmesser gefunden. Das war so ein Schweizer Taschenmesser. Und ich hatte so meine Tasche halt dabei, also meine normale Umhängetasche, so bei meinen Eltern und habe mir dieses alte Schweizer Taschenmesser da in die Tasche geworfen. Und 3-4 Wochen später hatte ich eine Flugreise nach Berlin von Stuttgart aus und bin morgens hin nach Berlin, abends zurück, wieder nach Stuttgart und hatte dieses Taschenmesser noch in meiner Tasche. Und? Durchgekriegt? Und das war sehr faszinierend, weil in Stuttgart lege ich diese Tasche auf dieses Band, vorher natürlich noch ein Notebook rausgenommen, ja, könnte ja eine Bombe sein. Ja, und deine unwissend, dass ich tatsächlich noch ein Messer in der Tasche habe. 100 Milliliter Deo. Nee, ich hatte nichts an Flüssig. Ich bin ja abends. Deo, du riechst ja auch gut. Ich rieche immer gut. Ja. Ich rieche eigentlich immer wie so ein Klostein. Aber so ein schöner Klostein. Ja. Und jedenfalls natürlich nicht an dieses Messer gedacht. Und ich stehe da drin und dann auf einmal so, das Messer drin. Und in dem Moment so sehe ich wie in so einem Film so mein Vater, hier, guck mal, ich habe dein Taschenmesser gefunden. Fuck, du hast dieses Messer nie aus der Tasche genommen. Jetzt versuchst du im Flughafen mit einem Messer durch die Security zu gehen. Und dann der Typ total entspannt so, ah, ist nur ein Taschenmesser, gell? Und ich so, ja. Da muss ich kurz die Klinge messen. Dann hat er die Klinge gemessen. Echt? Und die war halt wesentlich kürzer als eine Klinge, die erlaubt ist, weil okay, nur so ein kleines Taschenmesser war. Und ich durfte das behalten. Also ich durfte das mit in den Flieger nehmen. Ich hatte das in meiner Tasche. 1964? Nee, das ist 2 Jahre her. Oder das ist 3 Jahre her. Also war nach 9-11, das war okay. Das ist wirklich, also mit den aktuellen Gesetzen wirklich gewesen. Und du darfst ein Taschenmesser mitnehmen. Wenn die Klinge unter... Die Klinge war halt unter vielleicht war es 8 cm oder so. Also so ein klassisches, normales Schweizer Taschenmesser, wie man das kennt. Ja, und dann habe ich dieses Messer mit nach Berlin genommen. Weil warum sollte man auch sein Kindheitstaschenmesser dann am Flughafen zurücklassen? War dann den Tag über in Berlin, bin dann abends wieder zurückgeflogen und werf da meine Tasche auf den Security-Check. Habe es wieder einfach in der Tasche gelassen. Und diesmal war mir bewusst, dass ein Messer drin ist. Aber die haben es nochmal sehen wollen. Die haben einfach gar nichts dazu gesagt. Also... Ach, diese Berliner. Alles, nee, aber haben wir sie wieder, die Berliner. Genau, in Stuttgart wird wenigstens nochmal die Messerlänge gemessen. Genau. Aber du kannst halt, genau hier. Du kannst halt mit einem Taschenmesser fliegen. Und ich finde halt, also bis 10 cm Klinge kannst du ja schon genug anrichten, aber blöde Flüssigkeiten dürfen nur 100 Milliliter sein, weil man da drauf eine Bombe basteln kann. Also, weiß nicht. Wenn du so mit einer Stewardess mit einem Messer am Hals Richtung Cockpit wanderst, dann macht das Sinn. Als ein Deo am Hals. Ja, stimmt. Deo und Feuerzeug. Weil Feuerzeug darfst du auch mitnehmen. Ja. Siehst du mal, Deo und Feuerzeug, da kannst du den ganzen Flieger. Aber 100 Milliliter überall. Es ist in Europa ganz mit Feuerzeugen. Nicht überall. In China haben sie alle Koffer, wo Feuerzeuge drin waren, echt aufgemacht, mussten alle raus. Verrückt. Beim Check-in schon, beim Koffer aufgeben haben sie es nochmal durch. Achso, beim Koffer aufgeben? Beim Aufgeben haben sie es schon durchfahren, dann durch so ein Gerät und dann haben sie es so lange. China. China. Ja, verrückt. Ja, die spinnen da ein bisschen mit dem Feuer. Ja. Aber überall darf man rauchen. Wie soll man denn rauchen ohne Feuerzeug? Indem man einen Drachen nimmt. Weil in China gibt es ja sehr viele Drachen. Ja, stimmt. Kannst in den Raucherboxen in China an den Flughäfen gab es so kleine Glühdrähte. Achso, so ähnlich wie dein USB, die man nur das macht einem echt Angst. Ja. Das ist halt der Nachteil. Angefangen. Also wenn ein Fernsehsender unsere Fernsehsendung zahlen würde, könntet ihr jetzt sehen. Ja, ich muss noch eine Sache gerade sagen, das ist ganz wichtig, bevor wir aufhören. Einem guten Freund zum Geburtstag gratulieren, der vor ein paar Tagen Geburtstag hatte. ME heißt er. Guter Mann. ME. Der hatte neulich Geburtstag und Happy Birthday. Alles Gute. Liked ja manchmal unsere Posts. Das ist einer der wenigen Hörer. Passt mit den Initialen zusammen. Ja. Dann auch von mir alles Gute, Emmy. Ja. Weil er hat mir nämlich eine Stange Zigaretten zum Geburtstag geschenkt, die ich hier genüsslich alle wegquarze. Und was kann ich ihm bieten? Ein Geburtstagsgruß im größten Podcast. Stuttgart. Stuttgart, Bebelstraße. Ja, sogar stimmt. Hat Stuttgart noch einen Podcast? Andere Stuttgarter Podcaster, meldet euch mal. Ja, genau. Wir müssen uns gegen diese Berlin-Front verteidigen. Wir machen ein Netzwerk auf, wie die ganzen Let's Player in YouTube. Ja, das Stuttgart-Podcast-Netzwerk. Und dann machen wir ein Stuttgarter Podcaster-Treffen. Also Peter, du, andere Podcaster, vielleicht gibt es auch noch einen Podcast zu Fußhygiene. Und genau, und dann machen wir setzen wir uns alle in unseren Keller und spielen Modelleisenbahn. Und unsere so, Mamas mit bringen, Horst. Mit Horst und unsere Mamas bringen Stullenrolle. Stullen. Schnittchen, sag mal. Oder eine Seigersemmel. Ja, eine Seigersemmel. Semmel, ach, der hört eh nicht zu. Gut, cool. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Folge, weil die verflixte siebte Folge war ein mutiger Titel. Aber es war doch ganz nett. Irgendwie so. Ja. Also, mich nervt ja immer bei Podcasts, wenn sie zu selbstreferenziell werden, so nochmal überlegen, wie war die heutige Folge. Wir machen das auch ständig, weil man eigentlich da so reinkommt, weil man ja eigentlich nur redet. Ja, wir machen das jetzt einfach mal on air, sonst machen wir das Mikro aus und reden. Ja. Und wie fandst du es heute? Wie fandst du mich? Stimmt, und zur siebten Folge zum 20-jährigen jetzt Jubiläum. Lassen wir das Mikro einfach da. Wir tun so, als wäre jetzt der Podcast zu Ende und reden jetzt ganz normal drüber. Ja, aber war doch wieder ganz nett, obwohl man danach direkt nicht beurteilen kann eigentlich. Ja, jetzt ist ja aus, jetzt können wir unseren normalen Rollen zurückverfallen. Nicht unsere Comedy-Persona, jetzt können wir normal reden. Wollen wir noch YouTube-Party machen? Ja, nee, wir tun jetzt einfach so, als wäre das Aufnahmegerät aus. Achso, Aufnahme ist aus, oder ja, wie? Ja, jetzt können wir endlich mal. Achso, das ist ja super. Die Leute glauben uns doch niemals, dass wir hier aus Stuttgart kommen. Nee, kann ja noch glauben. Das ist scheiße. Wollen wir noch ein bisschen Reggae King hören? Reggae King. Reggae King ist auch super. Reggae King ist immer ein guter, den höre ich immer gern. Den hörst du. Kannst du mal gucken, ist bei mir im Facebook Ronny, genau, da. Ronnys Rockshop. Ah, das ist schön. Endlich wieder schöne Musik. Jetzt kann man die Füße hochlegen. Er spielt so richtig schöne Tonne. Ah, ist das schön. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer Musiksendung der besonderen Art. Denn heute gibt sich der hochadelige Ehre. Und deshalb begrüße ich hier auf Schloss Diedersdorf im Brandenburger Land einen echten König. Den König an der Gitarre. Wir freuen uns gemeinsam auf Ricky King. Ricky King, Ricky King.